Schon in den 30er Jahren hatte die Propagandaführung versucht, dem Abhören ausländischer Sender Einhalt zu gebieten. Grundlage für die Strafverfolgung dieser Hörer war dabei das Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Partei und Staat aus dem Jahre 1934. Mit Kriegsbeginn gewann dieses Problem für die nationalsozialistische Rundfunkführung noch stärker an Gewicht. Deshalb trat nun, auf Initiative von Goebbels, am 1. September 1939 die Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen in Kraft. Die Verordnung diente einzig und allein als Grundlage für die Verfolgung von Hörern, die ausländische Programme hörten, gegnerische wie neutrale, ja zum Teil auch die aus befreundeten Ländern. In § 1 der Verordnung wurde das generelle Verbot des Abhörens nicht erlaubter Sender festgeschrieben und in § 2 verschärfend das Verbot der Verbreitung von Meldungen und Nachrichten aus diesen Quellen. Ausgenommen vom Abhörverbot waren nur Personen, die in Ausübung ihres Dienstes ausländische Sender abhören mussten oder, wie es Goebbels einmal ausdrückte, niemand ist abhörberechtigt, der nicht abhörverpflichtet ist. Die Strafverfolgung im Rahmen der Verordnung wurde vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda und von den staatlichen Sicherheitsorganen, insbesondere der geheimen Staatspolizei, in enger Zusammenarbeit organisiert. Die Urteile wurden von Sondergerichten gefällt, um, so ein zeitgenössischer Kommentator, eine eindrucksvolle, schnelle und einziginstanzliche Aburteilung zu ermöglichen. Und die Urteile wurden den propagandistischen Notwendigkeiten angepasst. Registrierte man im Propagandaministerium eine Zunahme der Hörerzahlen ausländischer Sender, wurden drastische Urteile gefällt, bis hin zu Todesstrafen. Urteile, die dann auch ganz gezielt veröffentlicht wurden, ein Stück Volkserziehung, wie Goebbels es sah. Strukturell ist angesichts der Fülle von weithin unausgewertetem und wohl auch noch unentdecktem Material zu sagen, es muss zwischen weißen und schwarzen Sendern unterschieden werden. Weiße gaben sich in ihren Programmen offen als Feindsender zu erkennen, wie Straßburg oder die BBC. Schwarze waren Tarnsender, die so taten, als wenn sie deutsche Geheimsender wären, wie der angeblich deutsche Soldatensender Calais im deutsch besetzten Frankreich, der in Wirklichkeit in London stand. Formal brachten weiße wie schwarze Sender und die Neutralen natürlich auch Nachrichten, Interviews, Satiren, Hörspiele oder Szenen, Unterhaltungsmusik und so weiter. Die Intentionen waren unterschiedlich. Information oder Desinformation plus Propaganda. Die Wirkung ist insgesamt eher skeptisch zu beurteilen. Bei allem Aufwand an Geist und Material. Winfried Lerck, Rundfunkhistoriker über den Stand der Forschung.